Nimm mein Leben, Jesus, hier, überlebe ich's für und für. Im Besitz von meiner Zeit, jede Stunde sei dir geweiht, jede Stunde sei dir geweiht. Nimm du meine Hände an, zeig mir, wie ich dienen kann. Nimm die Füße, was sie flink, dir zu folgen auf den Wink, dir zu folgen auf den Wink. Nimm die Stimme, lehre mich, Reden singen nur für dich. Nimm, o Herr, die Lippen mein, lege deine Worte drein, lege deine Worte drein. Nimm mein Gold und Silber hin, lehr mich du nach deinem Sinn. Nimm die Kräfte, den Verstand, ganz in deine Meisterhand, ganz in deine Meisterhand. Nimm, Herr, meinen Willen du, dass er still in deinem Ruh. Nimm mein Herz, mach hier es schon, dir zum Tempel und zum Thron, dir zum Tempel und zum Thron. Nimm du meine Liebe füll, Jesus, all mein Sehnen still. Nimm mich selbst und lass mich sein, ewig einzig verliebt.